Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist immer eine freie Themennacht hier bei uns. Das heißt, ihr könnt ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und per Fax bin ich erreichbar unter 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Andrea, 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Domian. Hi, dein Thema. Ja, ich wollte über das Thema Mord oder besser, ich liebe einen Mörder reden. Du liebst einen Mörder? Ja. Ja, mein Freund, der sitzt jetzt 8 Jahre und ein paar Monate mehr im Gefängnis. Mhm. Seit Anfang 96. Ja. Ja, und... Was hat er genau gemacht? Ja, hat kaltblütig einen Menschen umgebracht. Erzähl mal etwas über die Tat. Ja, also mein Freund hat eigentlich gelernt Bäcker und in diesem Beruf hat er dann keine Lust mehr gehabt. Und hat er ein paar Leute kennengelernt, die seine Freunde sein wollten. Und die haben ihm dann auch angeboten, da sie in der gastronomischen Gesellschaft ziemlich viele Leute hatten, haben sie ihm angeboten, da zu arbeiten. Ja. Und ja, und da er wirklich Lust hatte, da zu arbeiten, haben sie gesagt, okay, pass auf, da hat irgendjemand Geld geklaut und der liegt uns eigentlich ziemlich auf der Tasche und bringt den einfach um. Ja, so ungefähr. Wie, da hat jemand Geld geklaut? Ja, da hat jemand in der Kasse wohl lange Finger gemacht. Ach so, Ja, und... Ja, und wie? Den halt dann umbringen. Ja, und dann? Ja, also den Leuten war es ziemlich egal, wie der um die Ecke gebracht wurde. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Tod sein sollte. Auf jeden Fall hat mein Freund dann... ist in den Wald gefahren und hat den mit dem Baseballschläger richtig brutal erschlagen. Du erzählst das mit so Schmackes, als würdest du erzählen, mein Freund hat das Auto gewaschen vorige Woche. Nee, eigentlich sehe ich das eigentlich nicht so locker, aber ich meine, ich war nicht mehr, zur Tatzeit war ich nicht mehr mit ihm zusammen und erst als er dann eigentlich ins Gefängnis gekommen ist. Moment, wir rekonstruieren nochmal. Du bist 21 Jahre alt, ja. Vor 3 Jahren ist das passiert, da warst du erst 17, ja. Aber ihr wart vorher schon zusammen gewesen. Ja. Und zur Tatzeit wieder mal nicht? Nein, zu dem Zeitpunkt gerade nicht, weil er dann wirklich die falschen Freunde hatte und dann... Mhm. Und dann danach seid ihr wieder zusammengekommen? Ich habe von einem Freund erfahren, dass er halt abgegangen ist und da habe ich halt Kontakt mit ihm aufgenommen, weil ich halt dachte, es ist schon besser, wenn er dann jemanden hat oder so. Mhm. Also er hat diesen Mann im Wald brutal umgebracht. Mhm. Er ist gezielt dahin gefahren und hat den totgeschlagen. Ich weiß nicht, also mein Freund stand unter Alkoholeinfluss, ob es gezielt war, ich kann es so nicht sagen. Also in der Zeitung stand natürlich klar gezielt. Mhm. Der Mann war sofort tot? Ich weiß nicht, ja schon. Also der hat immer halt mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen und... Mhm. Mhm. Und jetzt ist er zum... Er ist wegen Mordes verurteilt worden? Ja. Ja. Und er sitzt jetzt eine ganze Weile schon im Knast und auch noch eine ganze Weile, wie du gerade gesagt hast. Ja, also er hat natürlich die Chance, nach 2/3 wieder rauszukommen, das heißt nach 4 Jahren und 10 Monaten. Mhm. Und ja, also es wäre dann in 2 Jahren ungefähr, eventuell, also doch so. Ungefähr. Jetzt erklär mir doch mal bitte, Andrea, also normalerweise schreckt man ja enorm zurück, wenn man hört, dass jemand so etwas gemacht hat. Ja. Ich glaube, ich würde auch, wenn ich erfahren würde, dass ein guter Freund von mir so eine brutale Tat vollbracht hat, ich glaube, ich würde erstmal sehr auf Distanz gehen. Du hast genau das Gegenteil gemacht, du bist wieder zu ihm hingegangen und bist sogar seitdem wieder mit ihm zusammen. Warum? Ja, das ist einfach so. Ich hab den halt kennengelernt und da war er eigentlich schon ziemlich tief unten. Also ich war ja auch noch ziemlich jung. Ich war 14, 15 und da hat er schon getrunken und sich geschlagen und so. Also, und ich habe ihn dann eigentlich wieder hochgebracht und habe gesagt, pass auf, kein Alkohol und so. Und seine Mutter war auch ganz froh darüber. Gut, aber es ist ja nun was ganz Schlimmes passiert. Ja, und ich weiß nicht, warum. Naja, gut, er hat halt die falschen Freunde gehabt und... Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es einfach wieder, ihn davon abzubringen, dass er, naja, ich denke schon, dass er sowas nie wieder machen wird, auf keinen Fall. Also dich hat diese Tat jetzt nicht so abgestoßen und... Wir waren nicht zusammen und ich glaube auch nicht, dass es passiert ist, weil naja, es von deinem Kopf ja ausging. Nee, gut, ihr wart nicht zusammen, aber du bist ja wieder zu ihm hingegangen. Ja. Frage, also diese Tat hat dich nicht so sehr abgestoßen, dass du gesagt hast, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Doch, aber ich verdränge es irgendwo. Also ich möchte nicht drüber nachdenken, vielleicht jemand... Weiß ich, wenn ich ihm einen Kuss gebe, zu denken, mein Gott, er könnte mich jetzt im nächsten Augenblick schon umbringen. Weil ich das ist einfach nicht er gewesen. Also, ich weiß nicht, wie steht er denn selbst zu der Tat? Er bereut schon, also er, doch. Also er sagt, sowas hätte einfach nicht passieren sollen. Und im Endeffekt, ich mache mir wieder Vorwürfe. Hätte ich nicht Schluss gemacht, wäre es vielleicht nie passiert. Mhm. Wie hat er sich denn auf der oder während der Gerichtsverhandlung geäußert und wie hat er sich da gezeigt? Naja, also ich muss dazu sagen, er ist eigentlich auch ein ziemlich mächtiger Mensch und man sieht ihn überhaupt nicht an und aus dem Grund hat er Also Frage, hat er sich zu der Tat bekannt? Ja, also ich muss sagen, es war glaube ich sein Bestes, dass er halt gestanden hat und hat gesagt, was er eigentlich noch hätte machen sollen. Hat er auch Reue gezeigt? Ja. Wie oft siehst du ihn jetzt? Ja, momentan, also ich sehe ihn am 20. und dann eigentlich einmal im Monat, weil... Einmal im Monat. Seid ihr dann alleine? Nein. Immer mit Wachpersonal dabei? Ja. Aber ihr unterhaltet euch dann ja? Ja. Redet ihr viel über die Tat? Nein. Überhaupt nicht? Eigentlich nur über die Zukunft. Mhm. Habt ihr am Anfang, als er frisch im Knast war, über die Tat gesprochen? Nein. Wenn, dann schreiben wir uns darüber. Also reden tun wir darüber nicht, nur schreiben. Ja. Und was schreibt er so über, wie sieht er das so jetzt nach einigen Jahren? Tja, eigentlich schreibt er momentan darüber nichts mehr. Er schreibt, wie gesagt, nur über mich und über ihn und... Ja. Hat er sich mal Gedanken gemacht über die Angehörigen des Opfers? Ja, ich glaube, die stehen, naja, weiß nicht, die Angehörigen, keine Ahnung, nee, ich glaube nicht. Ja. Klingt schon alles recht cool, ne? Naja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich finde, also wenn man ihn sieht man das nicht an und er schreibt auch ganz lieb und es ist einfach eine Tatsache, die gar nicht zu ihm passt. Du hast ihm das verziehen. Verzeihen. Ich war nicht zu dem Zeitpunkt mit ihm zusammen und aus dem Grund, was soll ich ihm verzeihen? Gut, er hat sowas gemacht, aber es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Aber du liebst ihn so, als hätte er das nicht getan. Ja. Wie sieht denn deine Zukunftsplanung mit dem Freund aus? Ja, an und für sich, wenn er draußen ist, wollen wir eigentlich zusammenziehen. Und naja. Alles Weitere dann so. Ich glaube, er will sogar ein Kind von mir. Also, Wie ist denn das so in deinem Umfeld, bei deinen Freundinnen oder in deiner Familie? Rümpfen die denn nicht die Nase, dass du mit einem Mörder befreundet bist oder sogar beabsichtigst, ihn vielleicht mal zu heiraten? Ja, meine Mutter ist davon nicht so begeistert. Ich meine, sie kennt ihn und sie hat ihn ja auch gemocht zu der Zeit, als ich mit ihm zusammen war. Aber ich glaube, sie sieht über das Ding auch darüber weg. Also sie spricht es nicht an, das Thema Mord. Und meine Freunde, naja gut, denen sage ich das nicht so unbedingt. Hast du überhaupt jemanden, mit dem du darüber so reden kannst? Nein. Weißt du, was mich so irritiert, Andrea? Also ich meine, in Ehren, dass du zu deinem Freund stehst und dass du ihn liebst, darüber will ich gar nicht urteilen. Was mich schon irritiert ist, dass du zumindest nicht für eine gewisse Zeit erschaudert warst, dass da sowas passiert ist. Doch. Also es ist schon so, dass ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen und dann wollte er mich sofort sehen und das habe ich dann einfach nicht gewollt. Und ich habe auch nicht gleich, nachdem ich das erfahren habe, Kontakt zu ihm aufgenommen. Also es war schon ein paar Wochen später. Weil ich musste darüber ja selber erstmal irgendwie doch hinwegkommen. Warst du bei der Gerichtsverhandlung dabei? Nein. Ne? Nee, warst du nicht dabei? Nein, nur aus Zeitungen von Freunden. Jetzt schreibt ihr euch viel, sagst du? Und du bist wahrscheinlich auch sein Hauptkontakt dann nach draußen, ne? Ja, außer seiner Schwester und seiner Mutter. Ja, wie ist das da mit der Familie? Hat die, wie steht die zu der Tat? Also ja, mit seiner Familie? Die unterstützen ihn schon sehr, weil er ist halt Mamas Liebling und so. Meinst du denn, dass er insofern aus sich gelernt hat, dass nie wieder etwas wirklich so Schlimmes vorfallen wird? Ja. Doch, ich glaube, die Knastzeit prägt ihn sehr und er würde auch nie abhauen oder so, aber er sagt halt, das ist seine Strafe und er meint halt auch, es ist zu wenig vielleicht sogar. Also Andrea, kümmere dich um den Freund weiter. Ja. Kümmere dich in dem Sinne auch um ihn, dass ein ordentlicher Mensch aus ihm wird. Ja, auf alle Fälle. Und dass er niemals wieder sowas Schreckliches macht, auch nicht ansatzweise. Viel Glück. Danke. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm haben? Kannst du. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück wegen der Adresse. Okay? Danke dir. Tschüss. Heike, 24 Jahre alt. Hallo Domian. Heike, grüße dich. Ja, bei mir geht es um das Thema Alkoholismus in der Familie. Das heißt also speziell meine Eltern. Das heißt also, dass die seit ein paar Jahren wirklich jeden Tag trinken. Beide? Beide, ja. Seit wie vielen Jahren? Das sind jetzt bestimmt schon wieder 6 Jahre, wobei meine Mutter früher schon getrunken hat und die auch schon mal auf dem vierwöchigen Entzug war und die dann gut 2 Jahre gar nichts getrunken haben und dann hat es halt wieder angefangen. Ja, lebst du noch bei deinen Eltern? Nein, ich bin schon verheiratet, bin also vor 4 Jahren ausgezogen zu Hause. Wie, hast du einen Überblick, wie viel sie konsumieren beide? Also ich denke mal, eine Flasche Korn geht am Tag bestimmt drauf. Mhm. Mein Vater trinkt mittlerweile auch wieder Cognac. Mhm. Also die beiden saufen sich in die Birne zu und richtig. Sind alleine zu Hause? Richtig, genau. Und was machen sie sonst so in ihrem Leben? Gar nichts mehr. Gar nichts. Also komplett isoliert. Wie alt sind die Eltern? Also meine Mutter, sie ist ja 60 geworden, mein Vater 55. Mhm. Was meinst du, was dazu geführt hat, dass sie nun beide Alkoholiker sind oder geworden sind? Ja, also ich denke mal, einen großen Anteil dabei hat auch die Arbeitslosigkeit meines Vaters. Mhm. Der ist also mit 52 entlassen worden und hat halt seitdem auch keinen Job mehr. Was war er für ein Beruf? Der war früher, ja, Heike, Kalkulator. Gehst du ein bisschen näher ran? Ja, Kalkulator war er früher. Was ist das? Er macht halt Angebotserstellungen für spezielle Produkte halt. Mhm. Und ich denke mal, mit dazu hat auch bestimmt mein Auszug geführt, weil ich bin Einzelkind. Mhm. Und dann waren wir halt ganz alleine, ne? Mhm. Und wann hast du das bemerkt, dass es so richtig, also richtig krass zugeht, so wie du es gerade beschrieben hast? Also bemerkt eigentlich schon direkt wieder nach meinem Auszug, dass es halt wieder direkt krasser wurde. Wie ist das denn, wenn du da hinkommst? Beschreib doch mal so eine übliche Szene. Ja, also ich komme da rein und sehe schon direkt das. Also wenn du so mittags schon hinkommst, so um 3, 4 Uhr dann oder auch schon vorher, dann ist es schon vorbei, dann ist empty. Was heißt vorbei? Lallen die dann nur noch oder wie? Ja, sie schwanken halt und überlegen halt jeden einzelnen Buchstaben, kann man schon fast sagen, weil sie dann meinen, es fällt halt nicht auf. Mhm. Und es ist halt auch peinlich gegenüber Schwiegereltern und sowas. Ah ja. Fangen die morgens schon an zu trinken? Ja, kannst du sagen. Quasi zum Frühstück schon? Ja, so ungefähr. Mhm. Hast du sie denn darauf angesprochen? Ich habe sie mit meinem Mann vor 2 Jahren an Weihnachten angesprochen. Da haben sie es dann überhaupt nicht eingesehen. Und dann habe ich es dann vor ein paar Wochen oder von einem Jahr nochmal versucht. Und vor ein paar Wochen, dann sehen sie es dann ein, sagen, ja, du hast ja recht. Mhm. Und einen trinken wir dann noch und dann ist gut. Mhm. Und ich habe auch schon mal mit dem Arzt meiner Mutter gesprochen. Und er sagt halt, ja, lassen Sie sie beide entmündigen, lassen Sie sie zwangsanweisen, dann ist gut. Ja, naja, ob das nur der richtige Rat ist, weiß ich auch nicht. Nee. Hast du denen das ja so knallhart ins Gesicht gesagt, dass du die beiden für Alkoholiker hältst? Ich habe gesagt, dass ich meine, dass sie Alkoholiker sind, ja. Sag denen, ihr seid Alkoholiker. Ja. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, vielleicht ein bisschen was von außen zu bewegen, indem man die knallhart mit der Realität konfrontiert. Und letztendlich müssen die das selbst aus eigener Initiative wollen. Die, ne, die müssen wollen, dass ihnen geholfen wird. Ja, das ist ich glaube, mit Zwangsanweisungen und so etwas, das ist so meine Erfahrung auch aus dem Bereich, dass es nicht viel bringt. Dann lass sie so weit in die Gosse abdriften, dass sie irgendwie und irgendwann kapieren, dass es nicht mehr so weitergeht. Mhm. Aber meinst du, von wegen Kontakt abbrechen oder so? Vielleicht, droh ihnen das an, ja. Mhm. Dann bloß nicht auf die Mitleidstour und irgendwie helfe ich dir schon oder so, dass du ganz klar denen den Spiegel vorhältst. Ihr seid Alkoholiker, ich kann das so lange nicht mehr mit ansehen, wenn ihr nicht initiativ werdet, werde ich den Kontakt abbrechen und macht, was ihr wollt, sauft euch zu Tode. Ja. Irgendwie so, auf die wirklich ganz massive Art und Weise. Ja, aber dann ist meine Angst, was ist, wenn sie sich dann zu Tode saufen, ob ich mir da nicht später Vorwürfe mache. Man ist dann so im Zwiespalt. Wie oft hast du den Kontakt zu deinen Eltern? Also ich sag mal, ich versuche mittlerweile schon weniger hinzugehen, wobei ich dann aber auch merke, dass sie halt öfter anrufen oder so 3, 4 Mal am Tag anrufen. Mensch, du bist Einzelkind, dann hast du doch eigentlich, ich bin auch Einzelkind und weiß das so aus der Familie, dass man als Einzelkind eigentlich doch einen sehr großen Einfluss auf die Eltern hat. Ja. Ist das bei euch nicht so? Doch, irgendwo schon. Aber sie sehen es halt nicht ein, das ist das halt. Ich weiß nicht, ob sie mich da nicht ganz für voll nehmen. Wenn ich dann sage, irgendwie, ich bin der Meinung, ihr seid Alkoholiker, dann heißt es ja, es kommt alles nur von deinem Mann, du warst früher nicht so und es wird halt alles dann auf ihn abgeschoben. Ne? Wie, dass sie Alkoholiker sind, wird abgeschoben auf deinen Mann, verstehe ich nicht. Nee, wenn ich dann halt sage, ihr seid Alkoholiker, so. Dann sagen sie halt, das hättest du früher nie gesagt, das kommt jetzt alles nur von deinem Mann. Ach so, das heißt, im Prinzip streiten sie es auch noch ab, dass sie sind. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube, dass es nur geht, Heike, in lass die nicht fallen, natürlich nicht, aber attackiere die und greife die an und halte ihnen, wie gesagt, wie ich es gerade ausgedrückt habe, den Spiegel immer wieder vor. Mhm. Vielleicht kapieren sie es und mach ihnen auch klar, dass dir so sehr viel auch an den Eltern gelegen ist, dass sie nicht vor die Hunde gehen. rede mehr mit denen und rede viel dramatischer und drastischer auch mit denen. Ich habe den Eindruck, dass du das noch zu vorsichtig machst bisher und vielleicht auch zu selten. Dann geh massiv an die ran. Vielleicht ist das die einzige Chance überhaupt, dass die... und biete ihnen das an mit, wenn sie Angst vor der Klinik haben, biete ihnen die anonymen Alkoholiker an, dass sie dahin gehen. Kennst du, ne, die Vereinigung? Ja, kenne ich schon. Aber ich glaube halt kaum, dass sie da alleine hingehen werden. Thematisier es einfach mal. Ja. Ne? Steht da Tropfen, hüllt den Stein. Leg's ihnen einmal mal auf den Tisch. Mach's mal als Angebot. Das werden sie natürlich wegwischen. Aber wenn du es vielleicht 10-mal angeboten hast oder gesagt hast, hier, das ist ja auch noch eine Möglichkeit, vielleicht realisieren sie es dann ja doch und tun irgendetwas. Kennst du dann vielleicht so Stellen, wo man auch als Angehöriger hingehen kann? Ja, gibt es auch. Kann ich dir über meine Psychologin vermitteln? Ja. Du legst jetzt auf und die Annette wird dich gleich anrufen und dir die entsprechenden Stellen geben. Es gibt ja auch so Selbsthilfegruppen von Angehörigen von Alkoholikern. Ja. Und da bist du, glaube ich, sehr gut aufgehoben, weil die viel besser Bescheid wissen als ich und dir sicher viel bessere Tipps auch geben können. Mhm. Ja? Super, ich danke dir, Domian. Könnte ich vielleicht auch noch ein Autogramm bekommen? Wenn die Annette dich gleich anruft, schreibt sie deine Adresse auf. Wunderbar, ich danke dir, Domian. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr auch mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Stefanie ist dran und die ist 30 Jahre alt. Ja, hi. Hi, Stefanie. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich in den letzten 4-5 Jahren dreimal den Tod vorausgeträumt habe. Mhm. Erzähl mal. Also das erste war vor 5 Jahren, knapp 4 Jahren, da habe ich ein halbes Jahr vorher, bevor es passiert ist, habe ich immer wieder geträumt, dass meine Oma stirbt. Mhm. Ich muss dabei sagen, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma und habe halt eben immer geträumt, dass sie im Prinzip in Frieden einschläft. Mhm. So, und dann morgens rief mein Vater dann an, ja, Oma ist tot. Gut, und ich wusste es im Prinzip schon. Hattest du denn unmittelbar in der Nacht davor das auch geträumt? Kann ich heute nicht mehr sagen. Mhm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall vorher einige Male. Also ja, einige Male. Und genauso wie es dann passiert ist, nämlich sie ist wirklich still eingeschlafen. Sie ist still eingeschlafen. Mhm. Nach Bericht des Arztes ist sie wirklich so eingeschlafen. War sie denn zu dem Zeitpunkt bettlägerig oder krank? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Sie hatte zwar die üblichen Sachen, ein bisschen Zucker, ein bisschen Rheuma, aber nichts Gravierendes. Mhm. Und somit kam eigentlich für die anderen Angehörigen der Tod schon überraschend. Ja, also bis auf meinen Mann wusste davon eigentlich niemand was. Mhm. Erzähl mir die anderen Fälle. Das zweite war mein Schwager. Da habe ich vorher nur von einem Unfall geträumt und dass ich schwanger am Grab stehe, ganz vorne. Also konnte ich davon ausgehen, dass es im engsten Bekanntenkreis ist. Mhm. Das auch mehrmals bis 3 Monate vorher, also ab 3 Monate vorher bis zum Tod halt eben. Mhm. Da hast du aber nicht genau den Schwager Nein, geträumt. Nicht genau den Schwager. Ich hatte irgendjemand sehr nahen. Irgendjemand, der mir sehr nahe steht, ja. Ich hatte eigentlich mehr meinen Mann vermutet, obwohl er das zu dem Zeitpunkt auch schon wusste. Mhm. Und was ist dann geschehen? Mein Schwager war vormittags noch bei uns, dann noch Kaffee getrunken, ganz normal, ist dann mit dem Auto losgefahren und sag mal, knapp 2 Stunden später stand ein Bekannter von uns vor der Tür und wollte uns jetzt hier weiter wünschen. Und du warst schwanger zu der Zeit? Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schwanger war. Ich gehe mal davon aus, dass ich an dem Tag eine Fehlgeburt hatte. Gehe ich von aus. Konnte ärztlich nicht mehr festgestellt werden. Ich habe zwar kurz danach mit meinem Frauenarzt geredet, aber zu dem Zeitpunkt war ich, sag ich mal, schon wieder schwanger. Du hast gerade gesagt, 3 oder 4 Fälle, ne? Hast du geträumt? Ja. Erzähl mal weiter. Dann letztes Jahr habe ich geträumt, dass meine Freundin, die Patentante meiner ältesten Tochter, nicht zur Kommunion kommt, weil es da familiäre Probleme gibt. Hm. Weil sie sehr traurig ist. Ich wusste da aber noch nicht warum. Ich wusste nur, dass sie mich anruft, dass sie eventuell nicht kommt. Hm. Dann habe ich in der Nacht, wo er gestorben ist, geträumt, dass er war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Das wusste ich auch, aber es hieß, dass er außer Lebensgefahr ist. Jedenfalls habe ich dann geträumt, dass er sich im Bett aufrichtet, einen Herzinfarkt bekommt und umkippt. So, am nächsten Morgen rief meine Freundin dann an, fragte mich, ob ich Sarah nehmen könnte übers Wochenende. Und dann sagte ich nur, kein Thema, ich weiß, was los ist. Ach. Ja, und dann sagte sie mir das dann und der Zeitpunkt Sie hat ja nicht zuerst gesagt, dass der Mann tot ist, sondern sie hat gefragt, der ob Vater du, war das. Der Vater, ob du das Kind nehmen kannst. Nee, sie hat erst gefragt, ob ich das Kind nehme. Und noch ein Fall? Nein, das waren jetzt drei Fälle. Mhm. Und was ich im Moment habe, oder ich halt eben nach dem Unfall meines Schwagers, bin ich halt eben sehr schnell schwanger geworden, habe die ganze Schwangerschaft über immer die Angst gehabt, dass mit dem Kind was nicht stimmt. Mhm. So, jetzt ist der Kleine ist mittlerweile anderthalb. Und ich träume, bis vor zwei Wochen habe ich auch regelmäßig geträumt, dass er nachts stirbt. Ist Gott sei Dank nicht, war ich gleich dabei. Mhm. Aber die Angst ist halt eben da. Ja, klar, ja. Also wenn das so oft jetzt zugetroffen hat, ich hab Angst. Ja. Hast du nicht Angst, schlafen zu gehen? Ja. Mhm. Doch, ist nicht angenehm. Gibt es in der Familie andere Leute, vielleicht Tanten oder deine Mutter früher oder irgendjemand, der auch so eine, ich will es mal sagen, Gabe hat oder so ein, ja, wie soll man das nennen, Talent hat. Talent ist zu positiv. Also ich wüsste von nichts. Mhm. Weil meine Verwandtschaft ist recht brüde, muss ich mal sagen. Mhm. Die würden mir sowas sowieso nicht erzählen. Mhm. Aber ich sag mal, von der Seite meines Mannes ist da ein bisschen was. Mhm. Zwar nicht auch so, dass sie den Tod träumen oder irgendwas vorausträumen. Also das Gruselige daran ist ja, dass du offensichtlich nur so das Schlimmste dann vorher siehst im Traum. Oder gibt es auch schon mal positive Dinge, die sich bewahrheiten, die du geträumt hast? Nee, könnte ich jetzt jedenfalls nicht sagen. Mhm. Könnte ich nicht sagen. Ist, glaube ich, ganz schwierig, damit umzugehen. Ich glaube auch fast unmöglich für einen Psychologen damit in irgendeiner Weise zu arbeiten. Weil wenn du das nun mal hast, diese Fähigkeit, hast du sie. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, das auch psychologisch einzuordnen. Hast du mal dich irgendwie kundig gemacht oder irgendwie überlegt, irgendetwas zu unternehmen? Also ich habe vor zwei Wochen, habe ich mir eine Adresse geben lassen von einem ganz normalen Psychologen hier in der Nähe. Mhm. Bloß ich denke mal, dass er damit auch nicht viel anfangen können wird, weil es halt eben was Unerklärbares ist. Ja, ja. Also es gibt ja in Deutschland ich glaube zwei Universitäten, nur in Freiburg, weiß ich es genau, die sich wissenschaftlich mit parapsychologischen Phänomenen beschäftigen. Vielleicht wärst du da in viel besserer Hand, wenn du dich mit jemandem mal auseinandersetzt, der eben auch mit solchen Phänomenen vertraut ist. Vielleicht kann dir meine Psychologin dir da auch noch eine Adresse oder irgendeinen Tipp geben und etwas vermitteln. Wäre ganz gut. Ja. Vor allen Dingen, weil du da lange nicht mit jedem drüber reden kannst, weil die meisten erklären dich für bescheuert oder die will sich im Mittelpunkt stellen oder sonstiges. Also ich nehme das schon sehr ernst und du musst da auch an jemanden kommen oder mit jemandem zusammentreffen, der sich mit diesem Gebiet und diesen Phänomenen beschäftigt. Sonst ist das wahrscheinlich relativ sinnlos. Mhm. Wir rufen dich gleich auch nochmal an und dann wird die Annette dir die ein oder andere Adresse geben, die sich psychologisch beschäftigt mit solchen Phänomenen. Das wäre ganz gut. Liebe Stefanie, alles Gute. Wirklich alles Gute für das Kind auch. Ja, ich denke mal nicht, dass da was passiert. Ja. Ich denke mal, dass das psychologisch begründet ist. Ja. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Karin, 35. Ja, das stimmt. Ja. Morgen, Domian. Und, geht's gut? Ja, und selbst? Ja, sieht gut aus. Prima. Hör mal, du hast mich gestern quasi aufgefordert anzurufen. Und zwar war die zweite Anruferin, die Jessica, die das erzählte, dass sie nach dem Beischlaf mit ihrem Freund ihren Kot ablassen musste. Ja. Und dass sie da voller Scham damit beschäftigt ist, das ist mir vor 10 Jahren auch passiert. Erzähl mal. Das war so 4-5 Mal ist das passiert, immer bei demselben Mann. Und das hat mich auch voller Scham über Jahre beschäftigt. Also genauso wie bei Jessica. Jessica war es gestern so, dass sie kurz nach dem Orgasmus, ne, so hat sie es gestern berichtet, ist es dann passiert. Es war so ekstatisch bei ihr, dass es dann alles, was sie von Sinnen war und ganz, Bingo. Und mein Lieber, diese Interpretation, die habe ich auch jahrelang geglaubt. Aber dahinter steckte wirklich tiefenpsychologisch was völlig anderes. Das überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Muss aber dazu sagen, ich habe nach der Therapie mit meinem Chef, meinem Chef im Büro, wir saßen zusammen und der sprach mit einem anderen Mitarbeiter ganz abwertend über eine Dame, mit der ihm das auch passiert ist. Da sprach der Chef. Ich musste ganz schön schlucken. Also gestern war der dritte Fall, von dem ich gehört. Ich denke, es gibt viele Leute. So, jetzt erzähl mal bitte, wo die Uhr... Bist du denn deshalb in eine psychologische Behandlung gegangen? Nein. Also es kam sehr, sehr viel zusammen. Ja. Und das konnte ich alles nicht mehr verarbeiten. Wie war denn der Zusammenhang jetzt bei dir? Erzähl mal. Also dieser Mann, der lachte genauso wie ich, nachdem das passiert war. Und das hat mich eigentlich richtig wütend gemacht. Wir haben das Ganze mit einer Ironie überspielt. Mhm. Und ich habe dann in der Therapie durch Wortspielereien mit der Therapeutin erfahren, die hat mich immer wieder hingelockt und gesagt, ja, was haben Sie denn da gemacht? Bis ich auf einmal gesagt habe, na, auf Deutsch gesagt, ich habe auf ihn geschissen. Mhm. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Mhm. Ich war so voller Wut, ich habe ihn verachtet, ich wollte ihn gar nicht. Mhm. Und dahinter steckte, dass ich eigentlich den Mann wollte, den ich geliebt habe. Nun war der aber vorher wirklich verunglückt. Ich habe das nicht verarbeitet. Das war Wut, das war Trauer. Mhm. Das war so, erinnert mich jetzt an ein Mädchen von letzter Woche, die sprach über Borderliner, völlig falsch. Borderliner leben nach Außengefühle und zeigen nicht, was wirklich in ihnen vorgeht. Also das und war das bei dir alles andere als von wegen sexuelle Ekstase, ne? Genau, ganz genau. Das war voll die Wut, Verachtung, Zorn. Ich habe mich sprichwörtlich entlastet, Jürgen. Mhm. Und in dem Moment war dir das überhaupt nicht selbst klar? Gar nicht. Mir war es wahrscheinlich nur unglaublich peinlich, ne? Wie es jedem peinlich wäre. Ja. Ich habe das also bestimmt 5-6 Jahre bis zur Therapie dann mit mir rumgeschleppt und habe auch, ich fand es toll, dass Jessica gestern angerufen hat und fiel ihr schwer, aber immerhin, sie hat es dir erzählt. Und ich brauchte 2 Jahre, bis ich das mit der Therapeutin erzählt. Und danach ist es nie wieder passiert? Nein. Also bei diesem Mann 4-5 Mal, ja. Aber nie wieder mit einem anderen Mann. 4-5 Mal. Wie, hat der Mann jedes Mal dann gelacht, unsicher oder wie? Eigentlich ja. Weißt du, was der gemacht hat? Er ist bei seiner Frau ausgezogen, zog in ein Hotel, stand jeden Abend vor meiner Wohnung. Es hat mir im ganzen Leben noch niemand meinen Anrufbeantworter vollgesprochen, aber er schaffte das jeden Tag aufs Neue. Ich wollte gar nichts von ihm und ich wusste das alles nicht. Ich habe alles, was in mir vorging, über Jahre nicht verstanden. Ich könnte mir vorstellen, wenn einem sowas passiert, wie du es jetzt auch gerade von dir beschrieben hast, dass einen das schon sehr verunsichert. Ne? Oh ja. Und das habe ich gestern Jessica ja auch gefragt, dass sie schon gar nicht mehr mit so einer, dass sie sich gar nicht mehr bei der Sexualität so hingeben kann, aus Angst, es passiert vielleicht wieder, ne? Ja, ja. Und je öfter mir das passiert ist, desto mehr habe ich ihn verachtet. Und je öfter er das locker genommen hat, er wollte mich ja, er hätte ja alles für mich getan, nur nicht beschimpft. Aber das wäre die natürlichste Reaktion gewesen, mal zu sagen, das ist eklig und wie kannst du nur, um mal Wut rauszulassen, zumindest hätte er dann mich zu meinem wahren Gefühl gebracht, nämlich auch zu meiner Wut. Also es kann sein, dass bei diesem Phänomen, das muss nicht immer der Fall sein, dass es da auch so eine sehr komplizierte, tiefenpsychologische Verstrickung gibt, so wie in deinem Fall. Vielleicht hört Jessica heute Abend zu und denkt in diesem Sinne vielleicht auch bei sich mal noch ein bisschen nach. Also ich habe gestern auch gedacht, vielleicht ist es so eine unbewusste Sache, die sie sich vielleicht bewusst machen kann, indem sie mal überlegt, mit diesen Wortspielereien, was habe ich da gemacht? Ich habe wörtlich auf diesen Mann geschissen. Ja? Und das heißt, ich habe mich nicht erotisch oder ekstatisch entlastet, sondern ich habe mich gefühlsmäßig entlastet. Gut, dass wenn du mit einer stinke Wut, ne? So gut dann über dich Bescheid gewusst hast. Oh, das aber es hat Jahre gedauert. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Alles Gute, viel Spaß beim Sex. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde, 1 Uhr 29 und 30 Sekunden und jetzt machen wir unser Päuschen. Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt heute ganz einfach wieder bei mir anrufen mit jedem Thema. Was brennt euch also auf den Nägeln? Über was Habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Schon mal ein Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themensendung und unser Thema morgen Nacht heißt pubertäre Gefühle. Habt ihr heute, vielleicht in etwas höherem Alter, noch pubertäre Gefühle und erzählt mir aus eurer Pubertät, was war das Schönste, was war das Schlimmste, was war vielleicht auch das Dramatischste. Das ist unser Thema morgen. Heute sind wir ganz frei. Es geht weiter mit Franz, 42, aus Österreich. Ja, hi. Hallo, Domian. Ja, Franz, hi. Ich sehe deine Sendung jetzt seit kurzem erst. Ja, wir sind im Kabel in Österreich auch, ne? Bitte? Wir sind im Kabel in Österreich, oder? Nein, über Satellit. Über Satellit, ja. Von wo rufst du an? Aus Braunau. Aus Braunau. Das ist die alte, traditionsbewusste Stadt. Ja. Der früheren Geschichte von Deutschland. Ja, ich weiß, ja. Franz, dein Thema. Bitte? Dein Thema. Ja, ich habe ein Problem mit Frauen und Gewalt, wie Männer, die Frauen schlagen, auf Deutsch gesagt. Mach das mal ein bisschen konkreter, noch verstehe ich es nicht. Ja, es betrifft mich und meine Ehe und die Beziehung zu Frauen, denn ich bin gewalttätig gegenüber Frauen. Du bist verheiratet? Ja. Ja, und du bist gewalttätig gegenüber deiner Frau auch? Ja, genau. Was heißt das denn genau? Na, ich schlage sie mit Händen und Füßen, so wenn man das ordinär bezeichnen würde. Wie lange bist du verheiratet? Na, über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Und du schlägst deine Frau seit über 20 Jahren? Wie sehr schlägst du sie denn? Meistens aus einer Angst vor Eifersucht oder vor einer Angst von zu viel gegeben haben und dann nicht mehr weiter zu können. Das war die Frage nach warum. Ich fragte jetzt, wie sehr schlägst du zu? Wie heftig ist das? Ist ja, da habe ich nicht fein genug aufgepasst. Entschuldige. Ja. Also noch einmal die Frage, bitte. Also, wie sehr schlägst du sie denn? Ist sie verletzt danach oder sogar schlimm verletzt? Ja, blaue Flecke gibt es öfters. Und es waren auch schon Krankenhausaufenthalte notwendig. Aber nicht viele, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, zwei. Weswegen war sie da im Krankenhaus? Was war da verletzt? Na, schwer, also ein schwerer Bluterguss oder eine Verstauchung vom Fuß. Oder ein blaues Auge, das sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber keine Knochenbrüche. Wie oft kommt das vor? Ja, aus Liebe mache ich eine Therapie gegen diese ganze Angelegenheit und weil ich meine Frau liebe. Also meine Frage war eigentlich, wie oft kommt das vor? Kommt das einmal in der Woche vor, einmal im Monat? Ja, jetzt ist es eigentlich so, genau das war die Frage, ja. Jetzt ist es so, dass es seit 3 Jahren einmal nur vorgekommen ist. Und daher die Beantwortung, ich mache eine Therapie gegenüber dem Verhaltensmuster, das ich da an den Tag lege, eben besser zurechtzukommen und nicht so aggressiv zu reagieren. Du bist in einer richtig professionellen therapeutischen Hand. Ja, anders wird es sowieso nicht funktionieren, denn ich habe schon einige Erfahrungen mit Psychotherapien und bin auch daher vorbelastet. Du bist von aus Eigeninitiative dann zu dem Psychotherapeuten gegangen? Ja, musste ich. Es war unvorstellbar für mich, dass ich einen Menschen, den ich liebe, gleichzeitig wieder verletze. Für mich ist unvorstellbar, Franz, dass deine Frau 20 Jahre bei dir bleibt, wenn du sie so misshandelt hast. Na, da kann man sehen, wie sehr sie mich auch liebt. Na, ich weiß nicht, ob das gerade ein Indiz für Liebe ist. Ja, es ist... Schämen solltest du dich abgrundtief. Na, Domian, du bist auf einer falschen Welle. Nein, bin ich ganz sicher nicht. Nee. Wenn du 20 Jahre deine Frau schlägst, es ist sehr ehrenwert, dass du jetzt seit 3 Jahren eine Therapie machst und dass das von dir auch ausgeht, will ich alles hoch anerkennen. Und wenn du sagst, auch nur einmal ist es in den 3 Jahren passiert, ist es genau dieses eine Mal zu viel. Und wie du es gerade beschrieben hast, schäumen sich mir die Nackenhaare, was du mir da erzählst. Ja, ich verstehe deine Reaktion, aber bitte verstehe auch meine Gefühle und meine Beweggründe. Deine Beweggründe sind mir scheißegal. Das kannst du mir glauben. Entscheidend ist für mich, was hinten rauskommt. Und hinten raus kam 20 Jahre, dass du deine Frau 20 Jahre lang geschlagen hast. Und das ist entscheidend. Immer dasselbe. Ja, und das ist entscheidend. Deine Beweggründe sind mir erstmal völlig egal. Es mag sein, dass du komplizierte und Kindheit und Biografie und was der Teufel alles. Nee, Eifersucht. Ja, gut. Die, Eifersucht. Das rührt ja nun alle Eifersucht. Ja, und das rechtfertigt das doch nicht. Wieso meinst du, dass Eifersucht kein Thema ist? Das ist ein Thema, aber es rechtfertigt doch nicht, dass du deine Frau 20 Jahre schlägst, Mensch. Es rechtfertigt nicht einmal, dass ein Mann, der so viel gibt wie ich, dann so provoziert wird. Ich finde, dass du überhaupt nicht viel gegeben hast. Du hast all das, was du gegeben hast, kaputt gemacht. Du urteilst auf eine Geschichte, die einseitig artikuliert wurde. Das reicht mir schon völlig aus, was du mir erzählt hast. Es mag sein, dass du viel Liebe gegeben hast, aber du hast das alles kaputt gemacht, dadurch, dass du deine Frau misshandelt hast. Domian, du bist auf dem Holzweg. Sei mir nicht böse, wenn ich diese Worte so frei in den Raum stelle über den Äther, aber... Dann erklär es mir mal. Ein einseitiges Bild von dieser Gewalt, die Männer gegen Frauen ausüben. Dann belehre mich bitte. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Versuch es doch mal. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist doch so, dass normalerweise ein Mensch, wenn er in seinen Intimsbereich oder in seinen Persönlichkeitsbereich zu sehr eingeschränkt wird, irgendwann sagt, halt, bis daher, du verbietest mir nicht, dass ich zu meinen Freunden gehe zum Kegeln, du verbietest mir nicht, dass ich einmal am Abend Pokern spielen gehe oder ins Kino gehe alleine. Irgendwann sagt jeder einmal, halt, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Männer, die schlagen, das habe ich in der Therapie gelernt, sind Männer, die hier nicht Halt sagen. Mhm. Die geben noch weiter, nach und nach und nach. Mhm. Der Partner, die Frau, merkt das, dass der Mann zu schwach ist, seine Grenzen abzugrenzen, sein Persönlichkeitsfeld. Mhm. Die reißen diese Felder natürlich dann auf, bis eben ein Punkt erreicht ist, wo der Mensch, der Mann in dem Fall meistens, denn der ist ja der Stärkere, bei Frauen gibt es ja das nicht, weil er die Gewalt nur männlich definiert wird, ist aber nicht wahr, möchte ich dazu sagen, aber nur am Rande bemerkt, ist dann ein Punkt erreicht, wo der Mann überhaupt nichts mehr sich verteidigen kann, weder mit Worten, entschuldige, lass mich ausreden, und dann ist die rohe Gewalt am Zug und der trischt ein und trischt, verteidigt sich um sein Leben, weil er meint, es ist jetzt aus. So, du meinst also, dass letztendlich sogar die Frau schuldig ist und das provoziert hat? Ja. Ja. Da hast du ja einen tollen Psychologen, der dir das alles so hinbiegt. Gratulation. Na. Ja. Also ich sehe, Domian, du musst noch sehr viele Abschnitte von diesen psychologischen Definitionen, Franz, durchnehmen. Pass auf, ich halte das für psychologische Quacksalberei. Ich wiederhole noch das einmal. Über den Äther ich gegangen, über Brigitte Lemle. Das interessiert mich. Lass mich das auch mal ausreden. Gerne. Ich sage nochmal, dass ich es gut finde und möchte dich insofern da in dieser Beziehung überhaupt nicht kritisieren, dass du jetzt in einer Behandlung bist. Ich hoffe, dass es was Gutes dabei rumkommt. Aber das letztendlich so zu erklären und auch dann mit den gleichen Worten zu rechtfertigen zu suchen, finde ich völlig inakzeptabel. Wenn du meinst, dass das eine Rechtfertigung ist, dann ist das eine Bewertung, die du vornimmst, die nicht stimmt. Also du rechtfertigst dein Verhalten so nicht? Ich entschuldige es auch nicht, sonst würde ich nicht in eine Therapie gehen. Du erklärst es dir nur so im Nachhinein. Ich will es nur erklären, warum so etwas passieren kann. Ich will gar nicht sagen, ja, ich bin ja unschuldig, ich habe mich nur verteidigt. Dann müsste das ist ja doch ein Irrsinn, wenn ich sowas in die Welt setzen würde. Aber dann müsste ja, nach dieser Theorie, müsste ja im Prinzip deine Frau mit in diese Therapie gehen. Ja, wenn es sich so weiterentwickelt, wahrscheinlich in absehbarer Zeit, ja. Wie steht denn überhaupt deine Frau im Moment zu dir und zu den ganzen Entwicklungen und auch zu dieser Therapie? Zu der Therapie, alles, was mit Psychologe und dem ganzen Manipulationen, die Menschen betrifft, zu tun hat, ist sie sehr abgeneigt. Und sie hat daher auch Bedenken gegen diese Art von Therapie. Aber sie müsste sich da freuen, dass du dich auf jeden Fall schon verändert hast. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist wahr. Empfindest du denn Reue gegenüber all den Taten, die du da vollzogen hast an deiner Frau? Domian, nicht nur Reue, sondern Schuld. Mhm. Sogar sehr große Schuld. Mhm. Und wenn ich mit dem Thema hier weitersprechen würde, sogar am Telefon mit dir, würde ich in Tränen ausbrechen, weil ich hier an diesen Daten in Widerspiegelung, was mir alles in Erinnerung kommt, dann wieder miterlebe. Dann haben wir uns vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Ich habe anfänglich das so gedeutet, als wäre, würdest du keine Schuld empfinden. Nein. Da habe ich dich auch so angegangen gerade. Alleine aus dem Beweggrund, dass ich eine Therapie für das Ganze mache und auch aus der Formulierung, dass ich meine Frau liebe und darum in Therapie gehe, ist ja aus Rückschluss zu folgern, dass ich mit dem Ganzen nicht einverstanden bin. Ja. Und auch das nicht gut finde. Also Franz, ich hoffe, dass diese Therapie wirklich noch sehr erfolgreich wird. So erfolgreich, dass auch nicht alle 3 Jahre mal was passiert, sondern gar nichts mehr demnächst. Ja, ich danke dir für deine Zuversicht, die du mir entgegenbringst. Und ich hoffe, dass ich das auch erfüllen kann. Ja, toi, toi, toi, alles Gute. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, schöne Grüße nach Österreich. Wenn ich ein Autogramm von dir kriege, dann sage ich danke. Rufen wir dich auch gleich nochmal an wegen der Adresse. Herzlichen Dank. Und alles Gute, Abend. Tschüss. Servus. Heribert, 42. Hallo Jürgen. Hallo, ja. Ich habe mal eine Frage. Bitte. Meine Frau, die ist 1991 verstorben. Ja. Bei mir zu Hause ganz schnell einen Herzstillstand hat sie gehabt. Ich war alleine zu Hause. Ich habe eine Tochter. Sie war sehr jung, deine Frau auch noch, ne? Meine Frau war 30. Mhm. Und ich habe meine Frau 2 Jahre angebaggert, bis ich sie gekriegt habe. Mhm. Ich habe meine Frau einmal gesehen und da habe ich gedacht, das wird meine Frau und sie ist es auch geworden. Mhm. Ich liebe sie, ich denke jeden Tag immer noch an ihr. Mhm. Ich bin nicht fähig, eine Beziehung aufzubauen. Zum anderen Menschen. Meine Tochter ist jetzt ausgezogen und jetzt bin ich ganz alleine. Wie alt ist die Tochter? Meine Tochter ist 18. 18, Die ist zu ihren Verlobten gezogen, ist ja normal. Das heißt, du hast den Schmerz und die Trauer überhaupt noch nicht verwunden. Nee, ich denke jeden Tag an ihr. Und, Du hast gerade gesagt, du kannst gar keine nahe Beziehung zu einem Menschen aufbauen. Also nicht nur... Nicht zu einer Frau, sondern auch nicht zu einem Freund. Freunde habe ich genug. Ein Freund, den ich hatte, der wurde umgebracht vor 1 Jahr in Holland. Der wurde umgebracht? Der wurde umgebracht, ja. Und das war so mein Freund, mit dem ich auch gesprochen habe, den kannte ich von Kindheit auf an. Aber dann trifft es dich aber auch geballt. Du verlierst deine Frau, die so jung war. Das vergesse ich nie. Das ist ja eben das Problem. Wenn ich jetzt eine andere Beziehung aufbaue, ich habe schon eine andere Beziehung gehabt. Also es gab schon Frauenkontakte wieder? Ja, aber ich denke trotzdem immer nur an ihr. Hast du denn in all den Jahren, hast du Gesprächspartner gehabt, mit denen du über deine Trauer sprechen konntest? So richtig Gesprächspartner habe ich nicht gehabt. Mein Arzt hat mir damals mal einen Psychologe angeboten. Ich halte von Psychologen an für sich nicht viel. Weil das sind Schulmedizin. Und was mir geholfen hat, das ist normalerweise der Glaube. Aber da gibt es ja auch keinen wahren und den richtigen Glauben. Glaube, das heißt, du bist Christ? Nein, ich bin kein Christ, ich bin gläubiger Mensch. Gläubiger Mensch, bist aber nicht organisiert in einer Kirche? Nein, ich halte von keiner Kirche und keine Glaubensgemeinschaft, weil das alles nur auf Geld rauszieht. Und ich meine, ein Glaube muss freiwillig sein und kostenlos sein. Ich bin wohl Katholik, aber... Okay, das ist ein anderes Thema. Ich fragte das deshalb... weil ich glaube, dass man so ein schweres Schicksal zu verwinden hat, dass man das nur schafft, wenn man ein oder vielleicht sogar zwei, zumindest einen Gesprächspartner hat, mit dem man viel, viel reden kann und immer wieder reden kann, sich aussprechen kann. Ich glaube, dass man sehr verloren ist, wenn man das in sich alleine trägt. Ich glaube, dass man dann viele, viele, viele Jahre nicht loskommt und sich im Kreis dreht. Ich pflichte dir bei und gib dir recht, ich bin auch bei Psychologen immer sehr skeptisch. Ich empfehle das zwar sehr oft hier, weil es manchmal gar keine andere Lösung gibt, aber es gibt auch verdammt gute Psychologen. Es gibt viele Quacksalber. Aber ich glaube, in deinem Fall, Heribert, wäre es sicher sehr gut, wenn du eine professionelle Gesprächsanlaufstelle hättest, wo du so regelmäßig jede Woche hingehen kannst. Einen Menschen, den du respektierst, und mit dem, wo du mal so richtig auspacken kannst und das alles einfach nur mal so laufen lassen kannst, das Gespräch und deine Gefühle. Ja, das ist immer schwierig. schwierig, weil ein normaler Mensch will da ja nichts von wissen. Das ist dann tot, das ist ein Tabuthema, ne? Ja, klar, ja. Und dann damals, wie sie auch gestorben ist, bin ich irgendwo hingefahren gerne, weil du redest dann davon und dann machst du immer die Stimmung kaputt und so, ne? Das heißt, du hast alles immer und immer wieder in dich reingefressen. Ja, kapselst dich auch ab. Ja, und genau. Ich mache nur noch meine Arbeit nach Hause hin und fertig, ne? Und das, glaube ich, ist genau falsch. Ja, aber was soll man denn machen? Also mein Glauben ist, ich lebe, ich existiere. Also es kann jetzt blöde klingen. Nee, sag mal, ist doch egal. Ich existiere eben für meine Tochter. Ich habe sie jetzt großgezogen und so. Und irgendwann habe ich das Glück, dass ich geholt werde und dass ich nach ihr dann wieder hinkomme und dass wir wieder zusammenkommen, ne? Ich glaube auch, dass meine Frau auch eine Dualseele von mir war, weil... Herbert, ich glaube aber auch, du bist ja noch ein, du bist ja kein alter Mann, du bist 42, wir sind fast gleich alt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eine gute Beziehung hattet, ihr beiden, dass ihr es ja geliebt habt. Haben wir auch. Also meine Schwiegermutter, die hat zu mir gesagt, ich war auf euch eher eifersüchtig, so gut wie die funktioniert hat. Ne? Siehst du, Herbert, ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass deine Frau nicht das nicht haben würde wollen, wie du dich jetzt grämst und wie sehr du eigentlich leidest. Ich glaube, deine Frau hat dich so geliebt, dass sie dir Glück wünscht für dein Leben, für dein restliches Leben. Und ich bin ganz sicher, dass sie nicht möchte, dass du deine Jahre, die dir zur Verfügung stehen, dass du die nur in Trübsinn verlebst. Deswegen glaube ich ganz sicher, dass es der richtige Weg für dich wäre, wenn du dir einen Menschen suchst, mit dem du redest. Und du meinst, du sollst vom Psychologen gehen. Ja. Und ich würde dir auch dringend raten und dir auch empfehlen, dass du mit meiner Psychologin jetzt gleich mal redest, dass sie dir noch ein paar Tipps gibt, wie du das einfädelst, dass du auch an einen Guten kommst und wie man das macht mit Krankenkasse und diesem ganzen Kram. Das biete ich dir gerne an, dass Janette gleich mit dir nochmal spricht. Ja, ja. Aber tu was, tu was. Ich glaube, es ist auch im Sinne deiner verstorbenen Frau. Ja, ich habe aber meine Frau zu Lebenszeit war die sehr eifersüchtig gewesen, ne? Und aber sie hat dich geliebt. Und wenn man einen Menschen liebt... Nein, Herbert, wenn man einen Menschen liebt, sie ist ja nun verstorben. Wenn man einen Menschen liebt, möchte man doch, dass er glücklich ist. Und das will deine... Wenn ich jetzt eine Beziehung... Ich habe ja eine Beziehung gehabt, aus der Beziehung ist auch ein unähnliches Kind entstanden. Ja. Aber diese Frau, also die wollte wirklich mich nur ausnehmen. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen... meine verstorbene Frau dabei gehabt. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass du das nicht haben brauchst. Ich bin ganz sicher, dass deine Frau dir nur Glück wünschen würde, wenn sie es noch könnte. Sie ist ja nicht mehr da. Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich es und manchmal glaube ich es nicht. Ich bin sehr unsicher. Bei mir auch. Man kann es nur glauben, ne? Aber weißt du, Herbert, ich denke auch so in... Versetz dich doch mal in wir drehen den Spieß mal rum. Würdest du denn wollen, wenn du jetzt verstorben wärst vor deiner Frau, dass deine Frau ihr Leben lang traurig bleibt? Nein. Nee, das möchte ich auch nicht. Ja, siehst du. Wenn ich sterben würde, möchte ich auch nicht, dass mein Freund Zeit seines Lebens nur noch finster ist und traurig ist. Ich möchte, dass er auch irgendwann wieder glücklich wird. Und dann will ich über den Tod hinaus nicht eifersüchtig sein. Ja, aber ich habe mal als Kind, da war ich 6 Jahre, ich habe auch so eine Gebung gehabt, ne? Da wurde mir mein Leben was in meinem Leben geschehen ist. Das ist alles eingetroffen. Den Tag, den sie gestorben ist, habe ich Feierabend gehabt, da war meine Frau noch am Arbeiten. Da hat meine innerliche Stimme gesagt, heute passiert das Schlimmste in deinem Leben. Da ist meine Frau nach Hause gekommen, eine Stunde später haben wir uns hingelegt, da ist sie gestorben, ne? Wollte ich so wecken, war sie tot. Also ich habe auch solche Eingebungen gehabt. Und die sind alle, das weiß ich ja nur, und das ist ja jetzt schon wieder Glaube, weil ich dir das erzähle. Du glaubst mir das ja nur, ne? Und ich habe das ja nun selber erlebt. Ja, ja. Und als Kind wurde mir gesagt, das ist dein Lebensweg. Und du wirst auch nie wieder eine Frau finden, mit der du zusammenbleibst. Das ist deine Liebe, das ist deine Dualseele, mit der kommst du wieder zusammen in einem anderen Leben. Also es wurde mir als 6-jähriges Kind gesagt, dass ich, wie mein Leben geht. Vielleicht sollte man sich nicht so sehr festklammern an solche Vorhersagen. Ja, aber woher kam das denn alles? Ich weiß es, also dass ich solche Stimmen, die mir das innerlich gesagt haben, da war ich 6 Jahre alt. Herbert, wir machen das mal so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Ja. Du sprichst mit Annette, meiner Psychologin. Die wird dir wie gesagt, ein paar Ratschläge gegeben bezüglich Therapie, bezüglich Psychologe. Du legst jetzt auf und die Annette ruft dich gleich zurück. Ja, recht schönen Dank. Und alles, deine Sendung ist gut. Vielen Dank. Mach weiter, ne? Ja. Und alles klar. Recht schönen Dank. Tschüss. Tschüss, Herbert. Tschüss. Karin, 48. Grüß dich, Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema, Karin. Also ehrlich, erstmal so vorweg, ich glaube ja auch an ein Leben nach dem Tode, dass die Seele nicht weg ist. Ja. Und ich berufe mich aber auch viel auf ein dänisches Wort, das sagt, wir trennen uns, um uns zu begegnen, und wir begegnen uns, um uns zu trennen. Hm. Also ich glaube, da liegt so viel Wahrheit drin. Ne? Hm. Aber du hast noch ein anderes Thema gehabt. Ja, selbstverständlich. Und zwar habe ich Probleme mit meinen Gefühlen in Bezug auf meinen Mann. Ja. Das ist jetzt schon so einige Jahre her, da hatte mein Mann, ich habe da noch nie drüber gesprochen, Domian, deswegen fällt mir auch etwas schwer, da hatte mein Mann versucht, mich mit einem Kissen zu ersticken. Und er hat das auch fast geschafft gehabt, also ich war schon so halb weg und so. Dann hat er im letzten Moment wohl doch nochmal losgelassen oder ich habe mich losgerissen. Ich weiß nicht, wie ich das stand. Dann hat er mich noch geschlagen. Und das Ganze ist aus einer Situation herausgekommen, weil es mir sehr schlecht ging. Ich hatte meine Regel und ich hatte damals unheimliche Schmerzen dabei. Und alles, was man darf, ist nur nicht in Gegenwart meines Mannes sein. Das kann er einfach nicht ab. Also ich muss alles in mich lieber runterschlucken. Und dann hast du damals in Gegenwart deines Mannes nur geweint. Ich habe geweint. Also es gab keinen Streit oder irgendwas. Nein, es gab keinen Streit. Du hast geweint, weil du Schmerzen hattest und dir schlecht ging. Ja, und da hatte ich mich hingelegt auf die Couch und er sagte nur, hör endlich auf, nur hör endlich auf. Ich sage, ich kann aber nicht, das tut doch so weh. Und ja, dann habe ich die ganzen Jahre das immer so ein bisschen verdrängt und du bist heute mit ihm noch verheiratet? Ich bin 23 Jahre schon mit ihm verheiratet. Sag nochmal, wie viele Jahre ist das her? Naja, so 7. 7 Jahre ist das schon her? Ja. Mhm. Aber jetzt, ich weiß nicht, es hat sich inzwischen so weit ob das jetzt erst nachkommt, das weiß ich nicht. Als wir damals zum Krankenhaus gefahren sind, er hatte mich ja noch hingebracht, weil ich auch eine Schädelprellung hatte. Moment. Du hattest eine Schädelprellung, weil er dich so fest versucht hat zu ersticken? Erst hatte er mich versucht zu ersticken und dann anschließend hat er mich geschlagen. Und dann hat er dich ins Krankenhaus gefahren? Ja. Was hast du im Krankenhaus gesagt? Ja, die Wahrheit. Und die wollten mich eigentlich auch gar nicht wieder nach Hause lassen, sondern zum Frauenhaus. Aber ich hatte immerhin damals für unser Sohn noch klein. Mhm. Und ich verlasse nun mal meinen Jungen nicht. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich meine, jetzt ist er ausgezogen. Aber Karin, dann bist du irgendwann aus dem Krankenhaus wieder nach Hause gekommen. Ja. Wie hat er sich denn dann dir gegenüber verhalten? Er sagt, es tat ihm unheimlich leid und das würde nicht wieder vorkommen. Ist es denn wirklich nie wieder vorgekommen? Ja, das Tätliche weniger, aber die seelischen Trübe sind schlimmer als die Tätlichen. Was macht er denn seelisch mit dir? Ja, also bei ihm ist das so, wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, also erstmal, ich soll ja allein den Haushalt führen. Mhm. Das heißt, ich muss auch alleine einkaufen, ich muss wissen, was ich kochen muss und so. Mhm. Und wenn ich dann mal ein Teil greife, was vielleicht nicht so in seinem Kram passt, dann schnauzt er mich im Laden an, dass mich die Leute manchmal auch schon so entsetzt angucken. Und dadurch, dass ich eine Colitis ulcerosa habe, was ist das? Das ist diese chronische Darmerkrankung. Mhm. Da geht mir das auch schon vorher so ein bisschen ganz schön auf den Bauch, sodass ich immer mit einem Riesenbammel einkaufen gehe. Ich kriege ja nur angeschnauzt. Und schnauzt er dich zu Hause auch oft an, wenn irgendwas ja, nicht so klappt? Oder er spricht gar nicht mit mir. Ein Gespräch mit ihm zu führen, ist gar nicht möglich. Dann lässt er mich stundenlang einfach da murksen oder so, also arbeiten oder irgendwas machen. Hast du überhaupt noch schöne Stunden? Naja, weiß nicht, wenn es sein muss. Auf was freust du dich denn überhaupt noch? Das weiß ich nicht, Domi. Weiß ich nicht, das ist mir peinlich. Ich habe auch noch nie darüber gesprochen. Es weiß ja gar keiner davon. Aber Karin, es ist sehr gut, dass du endlich darüber sprichst. Und du brauchst dich überhaupt nicht zu schämen. Überhaupt nicht. Schämen muss sich nur dein idiotischer Mann, aber du nicht. Wie alt ist denn dein Kind jetzt? Er ist 22 und er ist halt verlobt, wohnt mit seiner Verlobten zusammen und ist im Studium. Also von so her, von Das ist alles so in Ordnung. Also, wie würdest du denn deine Gefühle beschreiben, diesem Mann gegenüber? Ja, also er kann zeitweise ganz, ganz lieb sein, sodass ich das Gefühl habe, er meint das ernst. Nun ist es im Moment bei mir insofern etwas schlimm. Ich bin ziemlich herzinfarktgefährdet. Das hat der Arzt mir schon gesagt. Ich habe ziemliche Probleme mit dem Herzen. Mhm. Und ich habe aufgehört, ihm immer zu erzählen, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Also ich stecke es weg. Ich mag es auch nicht sagen. Mhm. Na, ich komme mir irgendwie so... Du hast ja wahrscheinlich auch Angst. Hau mich nicht mehr. Ja, genau. Mhm. Na? Mhm. Und wenn das denn ganz schlimm ist und der Puls auf 140 und der Arzt hat gesagt, höchstens 150, dann müssen wir einen Rettungswagen holen. Ja, und dann ist aber die Uhr 11 und dann sagt mein Mann, ich leg mich schlafen. Also ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich fühle mich überhaupt nicht gut aufgehoben. Ich fühle mich unsicher und ich habe vor allem Angst. Karin, ich finde das so erschütternd, was du erzählst. Ich finde das so erschütternd und so traurig. Und ich glaube, ich bin ja kein Arzt und ich kann es auch nicht beurteilen, aber vielleicht ist deine Herzkrankheit auch hängt damit zusammen, dass du seelisch, mit dem Seelischen. Das hat sich bestimmt dadurch mit aufgebildet. Das stimmt, ja. Sicher auch die Darmkrankheit, dass es da auch Zusammenhänge gibt. Nee, die ist nach der Geburt meines Sohnes. Ach so, naja. Karin, jetzt... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er weiß das Problem, aber jetzt schließe ich mich immer schon im Badezimmer ein beim Waschen und so. Also, es ist doch kein Zustand. Karin, es gibt nur einen einzigen Rat. Du bist in keiner ausweglosen Situation. Es gibt einen Ausweg. Weißt du auch, ne? Ja, die Trennung. Ja. Aber wir haben ja in der Kirche geheiratet und so heißt es ja immer, man bleibt zusammen. Aber Karin. Ich weiß aber nicht, was Freude ist oder was Schönes. Ich höre das nur von meinen Brieffreunden, wenn die dann schreiben, der Mann hat heute Blumen mitgebracht oder der hatte sich mal einfallen lassen und sie haben halt das gemacht. Hm. Bei uns ist das nie. Das muss immer alles nur ich machen und ich habe keine Freude mehr dran. Karin, du bist auch erst 48 Jahre alt. Ja. Und du hast auch ein Recht und auch die Chance noch auf einen schönen, einen sehr schönen Lebensabschnitt, einen nächsten Lebensabschnitt. Und den hast du, das kannst du aber nur verwirklichen, wenn du dich von diesem Mann trennst, wenn du diesen Schritt unternimmst. Ja. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu rechtfertigen. Du musst von diesem Mann weg. Du musst so schnell wie möglich von dem Mann weg. Das ist ja so traurig, was du erzählst. Du hast ja nur dir geht es ja nur schlecht. Ne? Dir geht es nur schlecht, du bist nur traurig und es gibt keine Freude und nein, das kommt auch, weil ich auch nicht mehr berufstätig bin. Mhm. Und ich bin nur zu Hause. Mhm. Und ich habe ja, es ist ja niemand da. Ich bin immer nur mit mir alleine. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Das ist wie lebendig begraben. Ja, und deshalb muss ganz dringend was geschehen, damit du wieder aufatmen kannst und dass du auch wieder gesünder wirst an Leib und Seele. Du musst von diesem Mann weg. Karin, du weißt nicht, wenn man so lange und so verstrickt ist, dass man das nicht von heute auf morgen machen kann und dass es da viele Fragen und viele Ängste gibt. Jetzt ist die Sendung gerade dabei, zu Ende zu gehen. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Bitte, bitte sei damit einverstanden, dass die Annette, meine Psychologin, dich gleich nochmal anruft. Ja. Dass du mit Annette nochmal reden kannst. Vor allen Dingen, wie man das jetzt einfädelt, dass du von dem Typ wegkommst und vor allen Dingen schnell wegkommst. Ja. Da wird die Annette dir richtig helfen können gleich. Mhm. Ja, leg mal auf und die Annette ruft dich gleich an, sobald sie frei ist. Es wird vielleicht ein paar Minuten dauern, aber sie ruft dich gleich an. Domian, kann ich von dir auch ein Auto kommen? Ja, das machen wir. Jetzt müssen wir ganz schnell Schluss machen. Und bitte trenne dich von diesem Mann, Karin. Ja, mach's gut. Danke, Domian. Tschüss, Karin. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Das war's für heute Nacht.